immer tu ich einem anderen weh. Und ich kann es nicht mehr enden, es ist schon zu spät. Ich tat alles, was ich konnte, ja, ich habe mich so bemüht. Und ich frage mich, wohin der Weg mich führt. Bruder Bär, du bist verletzt, hast mir geglaubt, mir blind vertraut, doch du bist verletzt. Das, was ich dir so lang verschwieg, tut mir unendlich leid. Und ich hoffe nur, dass jemand dich von deinem Schmerz befreit.